Music Production. Ich habe viel im Sortiment. Komm, such dir etwas aus, egal ob Mann oder Frau. Selbst wenn du Kinder brauchst, es ist alles im Angebot. Willst du es lebendig oder vielleicht schon tot? Meine Speisekarte groß, dein Geld wirst du hier los. Für feinste frische Ware, doch sei dir dabei sicher, es gibt keine Rücknahme. Denn hast du einmal bezahlt, nimmst du es dann mit mir direkt, so im Ganzen oder lieber Stück für Stück. Kein Hallo und kein Tschüss, nur die Geldübergabe, die es dann noch gibt. Noch besser im Aktenkoffer, große Scheine sind erwünscht. Du kannst auch vorbestellen und der Treffpunkt, der wird die alte Stahlfabrik. Ein schwarzer Lieferwagen, der die Waren dann bringt. Und alle Geschmäcker, die bei mir zu finden sind, egal wie grausam das klingt. Es ist nur ein Geschäft, so wie jedes andere. Die Nachfrage bestimmt den Markt. Komm in meine Menschenmetzgerei. Hier gibt es für jeden etwas Fleisch. Alt, jung, zart, zäh. Meine Kundschaft kann aussuchen, was sie sich mitnimmt. Komm in meine Menschenmetzgerei. Hier gibt es für jeden etwas Fleisch. Alt, jung, zart, zäh. Meine Kundschaft kann aussuchen, was sie sich mitnimmt. Sie zappeln, sollen sie schreien, bist du groß oder klein? Brauchst du blond oder schwarz, verdammt, ich habe alles da. Die Nachfrage sich steigt und du solltest dich beeilen. Such dir einfach aus, welches von den Körperteilen oder den Innereien dich am meisten reizen. Ich hoffe, du kannst es dir leisten, denn bist du in diesen Kreisen. Einmal angelangt, dann bist du darin gefangen. Wir machen keine Spielchen, wir machen nur Totem. Also friss oder stamm, bis dein Market sich entleert und du ein Teil von uns wirst. Schlimmer als alle die Leute, die einfach nur denken, sie könnten uns blenden, sie könnten uns lecken. Es wird zum Verhängnis derjenigen werden, die einfach nicht lernen, was es wirklich heißt, ein Teil von uns zu sein. Meine Menschenmetzgerei hackt Opfer winzig klein, geh die Bestellung bei uns ein. Dann wird sofort geliefert, ohne dass die Zeit verstreicht. Liefern wir das frische, ja frisches Menschenfleisch. Komm in meine Menschenmetzgerei. Hier gibt es für jeden etwas Fleisch. Alt, jung, zart, meine Kundschaft kann aussuchen, was sie sich mitnimmt. Komm in meine Menschenmetzgerei. Hier gibt es für jeden etwas Fleisch. Alt, jung, zart, zäh. Meine Kundschaft kann aussuchen, was sie sich mitnimmt.